Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. In den kommenden 3 Stunden möchte ich unter anderem hier an Namen präsentieren. Markus Intellex, der seinerseits eine neue wunderbare Drum & Bass Compilation präsentiert. DAT Music Volume 2. Dazu Animal Collective, Anthony and the Johnsons und eine ganze Reihe von Tracks natürlich mehr. Es geht los mit dem Produzenten Nick Curley und seinem Track Kalimba. Curly hat im letzten Monat im Dezember eine EP veröffentlicht, sein neues Vinyl mit Critical als A-Seite und zwei Versionen dieses großartigen Titels Kalimba, der sehr milde und hypnotisch daherkommt. Und nicht umsonst so heißt, Kalimba ist ein afrikanisches Instrument, das im Grunde aus einem hölzernen Kasten besteht, auf den Metallzungen aufgesetzt sind, die man so mit den Fingern, mit dem Daumen so anschnippen kann. Und dann ergeben sie ein leicht hölzern-metallisches, hölzern eigentlich auch, Geräusch, das vergleichbar ist vielleicht mit dem der Marimba. Nick Curly hier mit Kalimba. Der nächste Track stammt vom Animal Collective aus dem neuen Album Merryweather Post Pavilion. Wild to the beat, breath the rhythm. thunder and lightning keep breaking our mirror. Magnets and spyware and sunlight. This moment, my friend, could be fleeting. Then again, caution's always held us back, son. Blame it on nature. Yeah, do you think you're still on stable grounds to say? Weekends mean nothing anyway. When there are millions of uncharted beaches, for goodness sake. And we have so many movies we want to make. So if we fall out, get run out, we'll run on our own. And don't return. Remember, babe, there's a whole world of bridges out there that we Wir sind hier bei 1Live4. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Bei mir ist es so, insbesondere zu Beginn eines jeden neuen Jahres überfällt mich so die Sehnsucht nach neuen Geräuschen, neuen Spielzeugen, neuen Effekten. Eine Sehnsucht, die für meine Begriffe wunderbar textlich verpackt ist in einem alten Lied der amerikanischen Band Tuxedo Moon. What Use heißt es, und in diesem Lied heißt es eben Give me new noise, strange new toys, new affection und so weiter. Gib mir neue Geräusche, neue Spielzeuge. Und ich glaube, die beiden Alben, die ich jetzt ausschnitthaft hier in den letzten Minuten gespielt habe, sind auf unterschiedliche Art und Weise sehr gut geeignet, diese Sehnsucht zu befriedigen. Und das sehr gut geht in erster Linie einmal hier an das Animal Collective. Eine lose, im Prinzip aber schon vierköpfige Band aus New York, die jetzt seit 10 Jahren existiert. Das neue Album von Animal Collective erscheint jetzt in den nächsten Tagen. Es heißt Merriweather Post Pavilion. Der Titel bezieht sich, wie ich gelesen habe, auf ein großes Stadion bei Washington DC, in dem Mitglieder von Animal Collective in ihrer frühen oder frühesten Jugend mal ein Konzert der Grateful Dead gesehen haben, das ihnen offensichtlich so imponiert hat, dass jetzt dieser Albumtitel posthum dabei herumspringt. Die Grateful Dead in ihrer unbeschreiblichen Improvisationslust, vielleicht eine Inspirationsquelle auch für die bisherige Musik des Animal Collective, die immer sehr unglücklich und ungelenk, und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, mit dem Begriff des Folk versucht wurde zu erklären. Dieser Folk-Ansatz ist für meine Begriffe im neuen Album kaum noch aufzufinden, das sehr stark über die Stimmen kommt, die auf unfassbar schöne Art und Weise gebündelt und zu Sätzen zusammengefasst worden sind. Viele fühlen sich vorab schon an die Beach Boys erinnert, aber wenn man sich das mal anhört, diese Melodieführung, dann kommt man auch in den progressiven Rock der 70er Jahre. Man denkt an Platten von Peter Gabriel, das ist wirklich toll gemacht. Der Gitarrist im Übrigen hat dieser Platte überhaupt nicht beigewohnt, die ansonsten neben den Stimmen durch unfassbar schöne Loops, fein ziselierteste Sounds besticht. Das ist ein ganz, ganz großartiges Album. Animal Collective, In the Flowers ist der Titel, den ich da vorab schon mal rausgespielt habe. Und aus der Versenkung verschwunden, wieder hervorgekommen, so muss es heißen, der Kanadier Jeremy Shaw, den wir hier gerade gehört haben, der vor einer ganzen Reihe von Jahren als Circle Square, und so nennt er sich immer noch, schon mal ein Album veröffentlicht hat, damals auf dem Output-Label des Briten Trevor Jackson, wo er sich auch schon als so echter Fremdkörper eigentlich gebärdete. Sein neues Album heißt Songs About Dancing and Drugs. Einen Titel habe ich da gerade mal rausgespielt. Songs, die sehr ungelenk auch daherkommen. Man weiß gar nicht, wohin will die Reise gehen. Sie wollen sich erst zum Schluss oft so richtig öffnen. Das tun sie für meine Begriffe aber recht gut. Timely ist der Track vom Circle Square, den ich hier gerade gespielt habe. Es geht weiter mit Sully. Give Me Up heißt der Titel, remixed hier von LD. Sully, Give Me Up. Love. 1 Live 4. Ich kenne keinen besseren Reggae-Stepper als diesen neuen Tune von Pervelist. Ich habe ihn in der letzten Woche schon gespielt. Ich finde den unfassbar gut, mit so feiner Nadel, so effektvoll, trotzdem inszeniert. Gather heißt dieser Titel und ist zusammen mit der ebenso überragenden A-Seite Klang, Click, Every Trip das neue Vinyl von Pervelist aus England auf Punch Drunk erschienen. Es lohnt sich wirklich, alle wertigen Record-Shops dafür abzugrasen, 100 Klicks zu wagen im Netz, um sich dieses Vinyl an Land zu ziehen. Punch Drunk, das Label, die 10. Veröffentlichung. Davor auch ein sehr schön spirituell geratener Reggae-Stepper von Orson aus Düsseldorf, der wie kein zweiter hierzulande ja schon längst fester Bestandteil, insbesondere der britischen Dubstep-Posse ist. Aus wollte ich sagen, dann sollte Musik kommen. Ich sag nochmal aus. Und dann kommt sie auch, der Londoner Laptop-Bade James Sewell mit seinem Album Turning Down Water for Air. On the way from my house to your house, it goes wrong and things just start to move. I just can't seem to slow them down. I only want to make you feel this. The water's overhead. I'm closing in on us now. I can't see. My life to the grave. I thought I just can't seem to make it happen. The music lifts me when I'm down. It heals the wounds that bleed inside me. Yeah. fi tell them say your life over dead. Live 4, zwei Produzenten, Dubstep Produzenten der ersten Stunde, wenn man so will, Koki mit Triple Six eben gehört. Hier im Hintergrund, das ist Mala mit einem neuen Track von ihm, der heißt Miracles. Ich möchte rüber switchen zu einem, was soll man zu diesem Album schon sagen? Beeindruckend wäre fast untertrieben. Das neue Album von Anthony and the Johnsons, The Crying Light. Are underneath the ground, I have heard the crying sound. No one can stop you now. No one can stop you now. Our eyes are basking in the sun. No one knows why she did the thing she's done. Oh, shame, swallow me now. Oh, shame, swallow me now. Rest assured, your love is pure. Rest assured, your love is pure. In the garden with my mother I stole a flower. Ganz kurz, wir haben eben gehört, den Mann mit dem unvergleichlichen Falsettgesang, Anthony Haggerty, zusammen mit seiner Band Anthony and the Johnsons. Das neue Album erscheint in dieser Woche am Freitag, The Crying Light heißt es. Ich habe mal den Opener bereits daraus gespielt, Her Eyes Are Underneath the Ground. Eine Auseinandersetzung mit der Natur, verbunden mit der Hoffnung, dass sie sich allen Qualen durch den Menschen zum Trotz am Ende durchsetzen wird können. Bedrückend schöne Songs, Balladen, kammermusikalisch das Ganze, aber instrumentiert mit einer 6- bis 7-köpfigen Band, bestehend aus hochkarätigen Musikern, Klarinettenspieler wie zum Beispiel Doug Weaselman, die vor mehr als 20 Jahren schon eigene Alben veröffentlicht haben, die aus dem John Zorn-Umfeld kommen. Das ist wirklich überragend in Szene gesetzt. Ich möchte weitermachen mit dem französischen Produzenten Naibu und seiner EP Fireflies, daraus hier Worn Out. 4, Freunde des atmosphärischen Drum and Bass klassischer Prägung LTJ Bookham Style fahren mit der eben angespielten Fireflies EP, vier Tracks sind darauf, des Franzosen Naibu goldrichtig. Worn Out war der Track. Naibu hat darüber hinaus die große Ehre, die neue Compilation DAT Music, zweite Folge von Markus Intellex präsentiert, zu eröffnen auf zwei CDs, 23 Tracks. Wir hören hier ein Beitrag von D-Bridge, On Your Mind, und ich würde den Meister selber, Markus Intellex, nämlich gleich auch gerne ins Spiel bringen mit Astro Dance. Ganz kurz, Markus Intellex kommt aus Manchester, hat sich vor einer ganzen Reihe von Jahren schon, ich entsinne mich noch, mit einem ganz speziellen Track auf dem Metalheads Label, wenn man so will, als King of Liquid profiliert, der König des flüssigen Styles mit sehr schwelgerischen Tracks, viele Synthesizer, sehr soulig angelegt, schöne Roller. Mittlerweile hat er diesen Style im Grunde ausgefranst und auch durchaus experimentellere Pfade betreten, die ihn durchaus auch schon mal in Richtung mehr hausiger oder technoider Tracks führen können. Astro Dance ist der Titeltrack seiner letzten EP, taucht aber, so wie wir ihn gerade hier gehört haben, auch auf der neuen DAT Music Tour auf, die das ein oder andere Experiment durchaus auch beinhaltet, zum Beispiel ein sehr verworrener Track von Instrumental, die am Ende aber ein Drum and Bass Sampler ist. So wie auch das hier ein Drum-and-Bass-Album ist, man mag es kaum glauben. Es kommt von Charlie Bierman aus Bristol, besser bekannt als Break, Symmetry, sein Album. 1 Live 4, die Art und Weise, wie Break, den wir eben gehört haben, seinen Titel auf der akustischen Gitarre mit den entsprechenden Akkorden eröffnete, hat mich so ein bisschen erinnern lassen an Alternate. Jahre zurück liegt dieser Track, Twisted, aus dem Jahr 2000 von 4Hero produziert, die ich dann auch prompt spiele. Auch dieser Track hier basiert so ein bisschen auf um drei Ecken gedachter Assoziation, die ich vielleicht gleich noch kurz ins Spiel bringen kann. Taurus hören wir mit dem Titel Together, auch das aus der Abteilung Back in the Days, liegt schon einige Jahre her. Aus dem DJ Kicks Album, das damals vor geschätzt 8-9 Jahren etwa Victor Duplay zusammengestellt hat. Shadows over the sun. 1-3-4, ich melde mich hier mal ganz kurz, wo der Track, den wir hier gerade hören, langsam in die Schlussgrade hier einbiegt. Ich habe ihn in der letzten Woche schon gespielt, ich finde ihn ungemein stark. Er stammt von dem Amerikaner Seth Troxler und heißt Afrika. Dieses Afrika mit PH statt dem üblichen F geschrieben ist soeben erschienen. Und ich habe alles Mögliche unternommen, um festzustellen, von wem die Stimme hier im gerade gehörten Track stammt. Ich konnte aber nichts Großes finden. Gehe also mal davon aus, dass Seth Troxler, ich habe immer Schwierigkeit, das TH da richtig zu platzieren, hier selber die Vocals beigesteuert hat, die, um einen Kreis daraus zu machen, mich so ein bisschen an Victor Duplay erinnern, mit einem Schuss M. Fiddler vielleicht. Und dieser Victor Duplay, der schießt mir von Zeit zu Zeit sowieso immer mal wieder durch den Kopf. Ich habe eben zwar davon abgesehen, eine Nummer unmittelbar direkt von ihm jetzt zu spielen, aber der gehörte Track von Taurus, Together, den Duplay damals auf seine DJ Kicks Compilation gehievt hat, verrät eigentlich exakt die Handschrift, für die das ehemalige Philadelphia Wunderkind Duplay selber auch steht. So leicht ins synkopische gewendete Beats, so schön weich gewässerte Pianos, die den Track so ein bisschen, ja, wie könnte man sagen, soulful, geschmeidig machen. Das ist eigentlich auch die Handschrift von Victor Duplay. Dieser Seth Troxler, den wir gerade gehört haben, ich habe ein Interview von ihm gelesen, steht gewissermaßen schon fast stellvertretend für eine nachrückende Generation von Detroit-Producern, die zu Hause in Detroit selber musikalisch kaum noch gefordert werden, nichts vorfinden, die Stadt als relativ uninteressant empfinden. Und im Falle von Seth Troxler, wie auch einigen anderen, ist es dann häufig so, sie kommen nach Europa, spielen einige Läden hier in Deutschland, das Robert Johnson in Offenbach oder die Panorama Bar in Berlin. Insbesondere in Berlin gefällt es ihnen gut. Sie stellen fest, die Mieten dort sind relativ niedrig. Und so hat es sich auch bei Seth Troxler ergeben, dass er mittlerweile in Berlin wohnt, dort einige weitere Projekte auch im Auge hat, einen Lieblingsclub auch hat, bei dem er sich sehr stark einbringt. Das ist der Club der Visionäre. Wer also häufiger nach Berlin fährt und mal auf der Suche nach coolen Clubs ist, das könnte einer sein. Melodies and Memories, ein Plattenladen, in dem er in Detroit gespielt hat, wo er sich gewissermaßen das Handwerk beigebracht hat, an der Seite von anderen Leuten, die dort auch alle gearbeitet haben, Terrence Parker, Theo Parrish, viele, viele mehr. Das in wenigen Worten einfach mal die Geschichte von Seth Troxler, der noch sehr jung ist, 20 Jahre alt, und der für ein weiteres Phänomen steht, das man aus der Rockmusik schon lange kennt, dem nämlich, dass sein Vater bereits auch DJ war. In der elektronischen Musik kommt das jetzt nach und nach auch nach vorne, dass Söhne und Töchter in die Stapfen gewissermaßen ihrer musikalischen Eltern treten, ohne dass die jetzt Gitarristen gewesen sind in irgendwelchen Rockbands, sondern dass die eben auch schon an den Plattentellern gestanden haben. So viel mal dazu. Einen Track vor den Infos müsste ich noch schaffen. Er kommt aus Neuseeland von Simon Flower, heißt, ich habe undeutlich geschrieben, Phosphines, so heißt er, und kommt hier im Remix des Berliners FDMin. Mit Ablo Afakama um Mitternacht. Entscheidung über Konjunkturpaket Nummer 2. Neue Einreiseregeln für USA-Reisende und das Wetter bis minus 8 Grad. Die Große Koalition verhandelt morgen über das geplante zweite Konjunkturprogramm. Union und SPD wollen insgesamt rund 50 Milliarden Euro ausgeben, um die Folgen der Wirtschaftskrise abzumildern. Aus Berlin Barbara Kostolnik. Steuererleichterungen, ja. Da ist sich die Große Koalition weitgehend einig. Aber an wen die Steuergeschenke verteilt werden sollen, ist schon nicht mehr so klar. Während die SPD vor allem untere und mittlere Einkommen entlasten, den Eingangssteuersatz auf 12% senken und befristet eine Reichensteuer einführen will, fordert die Union, dass alle Bürger gleich stark von Steuererleichterungen profitieren. Weniger Streit gibt es bei den Sozialabgaben. Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen sinken. Die Menschen in Osteuropa müssen vorerst weiter frieren. Russland hat das Abkommen über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen nach Europa überraschend außer Kraft gesetzt. Präsident Medvedev wirft der Ukraine vor, Änderungen am Kompromiss vorgenommen zu haben. Russland und die Ukraine hatten sich gestern auf das Abkommen geeinigt. Im Gaza-Konflikt haben sich Israel und die radikal-islamische Hamas heute die schwersten Kämpfe seit fast 3 Wochen geliefert. Israelische Truppen rückten weiter Richtung Gaza-Stadt vor. Das Militär griff insgesamt 60 Ziele an. Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens 30 Menschen getötet. Auch die Hamas setzte ihre Angriffe fort. Sie feuerte 20 Raketen auf israelisches Gebiet ab. Für USA-Besucher aus Europa gelten ab sofort strengere Einreisebedingungen. Ein gültiger Pass reicht nicht mehr aus. Zusätzlich müssen sich Reisende vorher im Internet anmelden und private Fragen beantworten. Dadurch wollen die USA mutmaßliche Terroristen abfangen. US-Behörden empfehlen, den Antrag mindestens 3 Tage vorher zu stellen. 1 Live. Sektorwetter. Nachts ist es meistens sternenklar und die Temperaturen sinken auf minus 3 bis minus 8 Grad. Morgen erst Sonnenschein, später im Westen wolkiger. Die Temperaturen dazu 5 Grad in Münster und Paderborn, 6 Grad in Frechen. Dienstag ab und zu Regen oder Schneeregen. Stauschau. Freie Straßen. Eins live. 4. Okay, ich möchte weitermachen mit einer New Yorker Band, die mich vom Sound her mit den paar Aufnahmen, die ich kenne, ein bisschen an die Strokes erinnert, die aber vielleicht ihre Lust am Rhythmus etwas ungezügelter realisiert und produziert. Die Rede ist von The Virgins, die im März dieses Jahres ihr Debütalbum veröffentlicht werden und die keine Scheu haben, bisherige Tracks auch mal remixen zu lassen, ohne dass die da einer totalen Verfremdung unterliegen würden. Dann, das gilt zum Beispiel für Rich Girls, den aktuellen Track der The Virgins, den ich hier mal gerne spielen würde im Albert Cabrera Remix, The Virgins. you tell me why? You're so stuck up and act so down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. We walk around pretending. Tell me why you're so stuck up and act so down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Last weekend, he was like, come on man, you have to point out everything that's bad. So there's a broken mirror on my bed, I clean it up, so what? You don't have to be such an asshole all the time. Don't be like that, she said. Easily and squeeze heavily. I see you in your pink dress, high heels on, making me feel like I'm gonna explode. Talk to me that way, blonde hair waving, button nose, pantyhose, look at it go. Lie down on a cushion, love cloud. So you can breathe easily and squeeze heavily. Listen up, it chomp you like a bad habit. Listen up, it chomp you like a bad. Too many times I let you get away with crimes. Bailed you out to you. I let you get away with crimes. Bailed you out to you. Kurz zwischendurch, 1Live4, das mir bisher nicht bekannte Duo LDOE mit dem Titel Crimes, der so ein bisschen hier als Chinese Glockenspiel Disco-Funk daherkommt und irgendwo zwischen Prince und der DFA-Crew sich bewegt. Ich mag den Titel recht gerne. LDOE Crimes. In der Röhre hier ist Rennie Pilgrim. Thank you. Ganz kurz, 1Live4, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der gerade gehörte Track von Rennie Pilgrim aus meiner Sicht zumindest das Beste ist, was ich von Rennie seit Jahren, das kann ich wirklich so stehen lassen, gehört habe. Can't Stop This, seine aktuelle 12er, die ich hier im Gemstone Hyper Mega Funk Remix gespielt habe. Hier im Hintergrund rollt an Runaway das Duo mit dem aus dem letzten Jahr datierenden Track Brooklyn Club Jam im Ted Patterson Remix. Das Ganze wird es aber in Kürze noch einmal geben auf einer fürstlichen 3-CD-Compilation des Techno-Labels ReKids. ReKids Revolution heißt das Ganze. Ich glaube, der Radio Slave ist die maßgebliche Person hinter diesem Label. Und es gibt ReKids Tracks, es gibt ReKids Remixe und es gibt auf der dritten CD dann ReKids Tracks in the Mix. Vorab gibt es ein Vinyl, von dem ich das hier spiele, nämlich Runaway mit dem Brooklyn Club Jam im Ted Patterson Remix. Every time I look into your eyes, I see the future. Mind dimension. Every time I look into your eyes, I see the future. Into your eyes, I see the future. Dieses Bassbrett hier kommt von einem Mann, den einige kurz und bündig Tigger nennen. Andere wiederum, zu denen auch ich zähle, belassen es bei Tiger aus Kanada. Das ist sein neuestes Werk, das zu einem denkbar merkwürdigen Zeitpunkt erschien, offiziell am 28. Dezember, nämlich Mind Dimension von Tiger. Ich möchte hier einen ganz kurzen Break machen in Richtung Lo-Fi-Pop mit vielen alten Vintage-Keyboards. Ein Mann, Drew Brown heißt er, der sich viele Jahre lang mehr oder weniger hinter Beck versteckt hat als dessen rechte Studiohand, wenn man so will, der aber gleichwohl seit etwa 4 Jahren auch schon mal sporadisch eigene Sachen veröffentlicht hat. Mit seiner neuen EP, die mir ausgezeichnet gefällt, Tiago La is Losing the Plot, ist Drew Brown aus Texas, den wir jetzt hören werden, auf einem Label gelandet, das ich persönlich zumindest weitgehend eigentlich durch anspruchsvolle Hip-Hop-Produktionen kenne. Das Lex-Label, nämlich ein sogenanntes Sub- oder auch Unterlabel von Warp. Hier ist Drew Brown. Lost was in all the drugs you did.

1Live4, Ladies and Gentlemen, erlaubt, dass ich mich ganz kurz hier, während ich am Mischpult sitze, umdrehe, rückentechnisch. Hinter mir stehen die Plattenspieler und die Platte zum Stoppen bringe, sonst hängen wir gleich hier schon im nächsten Titel von Eero Johannes, den ich ja einmal mehr gespielt habe mit seinem Lipton Service Boy. Ein Track, der geeignet sein könnte, so etwas wie der Start-Hit einer neuen Musik aus Skandinavien zu sein, die ich allerdings jetzt auch in den letzten Wochen hier schon des öfteren Mal erwähnt habe. Sie heißt Squee-Musik und wenn ich sie so höre, dann denke ich häufiger an eine Zeit noch aus dem letzten Jahrtausend herrührend, als es nicht nur hierzulande Clubs gab mit mega tiefen Sesseln, mit gedämpftem Rotlicht, so ein bisschen Pornobar-mäßig, Bars, Clubs, in denen die Leute meistens an der Theke standen, sprachen über Herbert Marcuse, philosophierten oder ein paar Sätze weiter über Schalke 04. Man trank, man flirtete, man tat im Grunde alles Mögliche, aber man tanzte nicht. Der DJ schien das zu wissen, seine Musik immer so ein bisschen krude und auch ambitionslos, aber schon ambitioniert hintereinander gespielt. Es war die Zeit dieser Lounge-Musik, Easy-Listening-Musik und wenn man sich mal bewegen wollte, dann tat man das so ansatzweise, so mit verknappter Geste, kurz mal die Hüfte, das war dann alles an Tanzen und an diese Form von Musik, diese Lounge-Easy-Listening-Musik erinnert mich diese Squee-Musik, die so liebevoll daherkommt, man kann, aber man muss nicht dazu tanzen und vor Eero Johannes habe ich eben einen Titel gespielt von Osmo Vallo, schon in der letzten Woche mal angespielt, ich bin zähneknirschend nach Hause gefahren, weil ich die Öffnung des Tracks hier nicht ausspielen konnte, er lief gewissermaßen ans Ende der vollen Stunde, wir hatten die Infos. Deshalb habe ich ihn eben noch mal in voller Länge gespielt. Man kann regelrecht hören und mitfiebern, wie der Künstler Osmo Valle da seine Synthesizer heulen lässt und womöglich zitternd und bebend da steht und hofft, dass ihm diese Heultöne halbwegs gelingen mögen und halbwegs in Harmonie er sie da auf das Aufnahmegerät bringt. Also das ist eine sehr liebevoll, teilweise wirklich sehr charmant herüberkommende Musik. Hibernation von Osmo Valle eben gespielt, Eero Johannes hier mit dem Lipton Service Boy. Ich schaue mal auf die Uhr und sehe, ich kann mich hier auch langsam verabschieden, das will ich tun. Bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit, wünsche allen eine angenehme, friedliche, schöne, gesunde Woche und ich freue mich natürlich, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Ich möchte mich verabschieden mit einem Titel der Home Wreckers. American Rule war ein Album, das ich im letzten Jahr sehr, sehr gerne gespielt habe, mit einem Titel, der den Namen der drei Produzenten trägt, nämlich Home Wreckers, und den es jetzt in verschiedenen Reworks bzw. Remixen gibt auf einem soeben erschienenen Vinyl. Und Home Wreckers in der Reworks-Version, das möchte ich gerne spielen. Abschließend alles Liebe, alles Gute, mein Name ist Klaus Vier. Ciao.